Kleiderfragen. Sag mir, mein Kleid, meine Freud, mein Leid, Schleier und Rüstung, wann kann ich dich tragen? Du schwerelos, ich alter Sack. Das letzte Hemd hat keine Taschen. Ich wünsche mir einen Sari, sehr bunt und angezogen, eingewickelt fürs Feuer, bin ich wie immer leicht brennbar. Kleider fragen, ob sie mir stehen. Das sind Sorgen, Kleidersorgen. Du Saumselige, eine Naht auftrennen, befreit quellendes Fett und den veralteten Schnitt ändern und gendern. Das Verlangen nach Puppenkleidern wird zuletzt noch berücksichtigt, wenn der Stoff fällt.